Im Frühling sterben. Vierter Teil. Die Kommandantur der Wehrmacht befand sich im Hotel Rebmann, einem Fachwerkhaus am Markt von Kissemel, deutsch Klauben. Walter fuhr die BMW unter das eingesunkene Dach eines Schuppens, zog die Zündkerze aus dem Stecker, füllte seine Flasche am Brunnen und stapfte über eine Holztreppe in die verrauchte Küche. Einfache Soldaten und Blitzmädel saßen an einem langen Tisch und löffelten Suppe. Niemand schien mehr nüchtern zu sein. Die Gesichter glänzten, die Stimmen klangen verwischt. Auf einer Anrichte unzählige Steingutflaschen, deutscher Schnaps und ein Mann mit einem graumelierten Bart, der Uniform nach Quartiermeister der Wehrmacht. 1A Gulaschsuppe vom Rind. Hau rein, Junge. Im Lager wird's nur Steinchen geben. Hier. Danke. Danke vielmals. Schon gut. Setz dich da zu den Blitzmädels. Ja, komm. Muss nur die da beiseite schieben. Hey, was soll denn? Ganz schön besoffen, was? Schau sie dir halt an. Tja. Oh. Tut wirklich gut. Die Unterarme auf dem Tisch, die Wange auf den Handrücken. Sie scheint zu schlafen. Ein Speichelfaden hängt ihr aus dem verzogenen Mund. Breitbeinig sitzt sie da, den Hintern über den Bankrand gestreckt, den Rock bis zu den Strumpfhalterknöpfen hinaufgezogen. Ein Hauch von Kölnischwasser. Schau einer an. Schon wieder so ein Versprechen. Na? Du Ausgekämpfter. Alles hinüber, oder? Die Wagen kommen nicht mehr durch. So sieht's aus, ja. Wäre ich bloß zu Hause geblieben. Ich blöde Kuh. Meld dich nie zu etwas freiwillig, hat der Opa immer gesagt. Im Krieg und im Kino sind die besten Plätze hinten. Vorne flimmert's zu sehr. Kluger Mann. Oh, ich wollte ja entweit. Naja, auch das Sterben geht vorbei. Oh. Du kämst mir irgendwie bekannt vor. Waffen-SS? Hab ich die hier schon mal gesehen? Wohl kaum. Bin nur auf Durchfahrt. Hab das Grab meines Vaters gesucht. Glaubst du, ich könnte heute Nacht hier schlafen? Selbstverständlich. Welche Betten stehen hier mehr als genug? War schließlich mal ein Hotel. Bei uns haben Berühmtheiten gewohnt. Reichsminister zum Beispiel. Oder die Leander und der Willi Birgel. Sehr charmant. Aber wenn's nicht vom anderen Ufer bist, würde ich mir das gut überlegen. Für junge Soldaten ohne Rang gibt's nämlich nur das Zimmer 175. Ein sehr, sehr schwüler Raum. Schlaf wirst du kaum finden. Hier, Junge, hast du noch ein Bier? Danke. Ganz schön gierig. Kannst du nicht einmal den Arm um mich legen? Aber sicher. Wir brauchen mehr Schnaps, verdammt nochmal! Wacholder für den Endsieg! Los, ihr Turteltrauben, schafft ein paar Flaschen an die Front. Aber die ganz großen Kaliber, wenn ich bitten darf. Damit nichts mehr von uns übrig bleibt. Schwul. Sicher? Sicher. Schnapp dir die Steinherrflaschen da und Kim. Der Klarinettist war bis zum Nabel nackt. Auf dem Tisch tanzte eine junge Frau in einem kurzen Unterrock und wand sich zwischen ausgestreckten Armen, wobei sie Gläser umstieß und auf Teller und Servierplatten trat. Wie Wirbel flinker Tiere zeichneten sich die Faust- und Fingerknöchel der Soldaten unter dem schwarzen Seidenstoff ab. Sie warf den Kopf in den Nacken, lachend und weinend zugleich, und Wimperntusche lief ihr ins Ohr. Unter den Hitler- und Zaloschi-Bildern an der Rezeption tranken sich Männer den Schnaps aus den Mündern und griffen einander in die Uniform. Aus dem Nebenraum hörte man die Schreie kopulierender. Die Nächste! Die hat Droge! Keine Einsätze mehr möglich! Man bildete einen Halbkreis. Und eine ältere, nur mit einem Strumpfgürtel und einem Käppi bekleidete Frau legt die Arme auf die Schultern zweier Lanzer, die ihr in die Kniekehlen greifen und die Beine anheben. Das Schamhaar, ein breites Dreieck, wächst ihr bis an den Nabel und die schweren rot- und blau gebissenen Brüste hängen seitlich von den Rippen. Die Musik verstummt. Und ein paar Sekunden lang sind fast alle still. Eine abwartende Stille, während die Frau zur Decke blickt und an der Unterlippe nagt, als müsse sie sich konzentrieren. Und endlich schließt sie die Augen und pisst einen hellgelb glitzernden Strahl in hohem Bogen auf die Platte des Kanonenofens, wo er knallend und zischend verdampft. Das Hemd schweißnass drängte sich ein Betrunkener an Walter, lallte ihm ins Ohr, befühlte seine Muskeln. Er wand sich weg, nickte dem Blitzmädel zu und verließ den Raum. Er ging langsam über den Hof. Zwischen den Müllkübeln lag ein toter Offizier, ein hagerer Mann, Eichenlaub am Kragen, die Pistole noch im aufgerissenen Mund. Neue Knobelbecher mit einem Wehrmachtsstempel in der hellen Absatzkehle trug er. Walter stellte prüfend einen Fuß daneben. Zu klein. Du lässt mich also allein? Ihr Männer seid doch immer dieselben. Ich heiße übrigens Reinhild. Falls du dir mal erinnern möchtest. Reinhild Lerche. Meine Familie wohnt in Greinbach im Chiemgau. Wir sticken diese Trachtentücher. Walter. Walter Obern. Hast du das Grab deines Vaters denn gefunden? Nein. Und auch deshalb muss ich weiter. Bleib übrig. Hörst du? Nachdem ich ein paar Stunden geschlafen habe, mache ich mich früh, noch im Dunkeln, wieder auf den Weg. Die Luft ist erfüllt vom Dröhnen russischer Bomber, die in großer Höhe gen Westen fliegen, und hin und wieder unterquert eine Iljuschin die Verbände und sucht nach Zielen im Tiefland. Und dennoch komme ich ohne Beschuss durch und erreiche am späten Vormittag Jör. Auch hier beginnt die Flucht. Hand- und Pferdekarren mit Hausrat beladen fahren auf einer wackeligen Schwimmbrücke über die Raab, die nach Verwesung stinkt. In der grau-grünen Strömung treiben Leichen in deutschen und russischen Uniformen, drehen sich in den Wirbeln, verschwinden unter den Planken und tauchen auf der anderen Seite wieder auf. Einige freilich, starr und aufgequollen, bleiben auch hängen und verkeilen sich mit den Nachkommenden zwischen den Fässern und Booten, was die nötige Beweglichkeit der ganzen Konstruktion gefährdet. Kinder mit langen Stangen kommen gerannt und stochern die Schwimmkörper wieder frei. Als ich um das Stallgebäude eines Hofes biege, marschiert plötzlich eine Reihe ausgemergelter Männer in grauem Drillich vor mir her. Jüdische Zwangsarbeiter aus den Minen von Bor, wie mir ein Wachmann auf dem Fahrrad am Ende des Zuges sagt. Ein Ungarndeutscher mit einem Besenstiel in der Hand, der alten Mauser. An seinem Gürtel eine rostige Kneifzange. Sag, wohin gehen die? Heim ins Reich bringen wir die. Wer schlapp macht, hat Pech. Verstehe nicht, warum man denn das noch antut. Wieso man sie nicht gleich umleckt, meine ich. Was will man aus den Hungerhacken noch rausholen? Du, sag mal, ey, hast du Schnaps? Woher denn? Ich fahre langsam an dem Zug vorbei. Die Männer, mit Sackfetzen und Decken behängt, halten die stoppeligen Köpfe gesenkt und nehmen mich kaum wahr. In Fußlappen oder auch barfuß um Gleichschritt bemüht, starren sie apathisch vor sich hin und schrecken höchstens zusammen, wenn irgendwo in der endlosen Reihe das seltsam tonlose, fast klatschende Geräusch einer dicht aufgesetzten Pistole erklingt. Dann straffen sich die Rücken und alle marschieren wieder etwas schneller. Der soeben Erschossene zittert und krampft und stößt die nackten Fersen in die Erde, während ihm ein Milizionär die Kiefer auseinanderdrückt. Auch an seinem Gürtel, an einer goldenen Uhrkette, hängt eine Zange. Laut Wegweiser ist Abda noch 3 Kilometer entfernt. Doch man hört schon Kirchenglocken, das Mittagsläuten. Das habe ich doch genau gesehen. Kameraden? Ah, da bist du ja wieder, Urban. Hast du deinen Vater gefunden? Nein. Wer sind die Neuen? Die liegen jetzt mit uns auf der Stube. Ja, die Bubis verpesten nicht nur alles mit ihrem Gefurze, die spielen auch wie die Kosaken. Ich habe keine Chance. Übrigens, hat's den August erwischt. Was? Ja, der wollte so ein Glitzersteinchen aufheben, unser Geologe. Aber leider lag eine Mine drunter. Jetzt muss er sich nie mehr die Hände waschen. Verdammt. Das Fiete hier ist, weißt du? Du meinst drüben in Germ, Lazarett? Nein, hier ist er. Hier im Keller, hinter Schloss und Riegel. Dumme Ohrschluch. Wieso? Dieser gottverdammte Idiot. Kurz vor Schluss. Die Amis sind schon am Rhein. Aber wie kann das sein? Er ist doch verletzt, das... Ich dachte auch erst, ich höre nicht recht. Aber jetzt ist natürlich zappenduster. Da kann ihm keiner mehr helfen, ja? Und rate mal, wer deinem tapferen Freund die letzte Tür aufstoßen darf. Wer denn? Na, wir alle hier. Unsere Stube. Also auch du. Morgen früh ist er dran. Jetzt reicht's aber, ihr Spinner. Ihr seid ja sturzbesoffen. Was hätte ich euer blödes Gequatsche geglaubt? Heute ist der 1. April, oder? Ja, nein, der 29. März ist heuer. Nimm dich heute halt zusammen. Was soll man denn machen? Befehl ist Befehl. Wenn wir den verweigern, steht bei uns halt auch an die Wand. Aber ich stirb nicht für so einen Traum, nicht. Ich hab ein Mädel zu Hause. Ich wollte einen Freund besuchen. Friedrich Caroli. Fiete. Das kannst du vergessen, Schütze. Jedenfalls ohne Erlaubnis. Hinter den Türen hier sitzen keine Freunde. Von niemandem. Aber klar, das ist Fiete. Wenn du zärtliche Gefühle für einen Deserteur hast, sollten wir vielleicht mal zum Chef gehen. Von wegen Manneszucht und so. Quatsch. Wir sind Melker auf dem gleichen Hof. Weißt du, was wir mit den Partisanen in den Bergen gemacht haben? Diesem Tito-Gesocks? Alle Rücken an Brust hintereinander aufgestellt und gewettet, wie viele umfallen, wenn wir dem Ersten ins Herz oder in den Hals schießen. Da spart man Munition, kann ein paar Mark gewinnen und hat seinen Spaß. Spaß? So sollte man mit den Kameradenschweinen hier umgehen. Und jetzt zisch ab! Tiefgrau jetzt der Himmel. Wind strich zischelnd über die Frühsaat hin. Walter schaute in die Kellerfenster am Feldrand. Eine lange Reihe, alle vergittert. Er drückte die Stirn gegen das Gitter um tiefer in den Raum zu blicken. Ich drücke die Stirn gegen das Gitter, um tiefer Husten in den Raum zu blicken. Da wird ein Husten laut in der Ecke, ein Klappern wie von hölzernen Schuhen. Und plötzlich steht da der Freund. Bist du's, Vater? Menschenskind, was ist denn mit dir los? Hast du den Verstand verloren? Wieso bist du nicht im Lazarett geblieben? Wieso? Warum? Du stellst vielleicht Fragen. Wollte eben nicht mehr an die Front. Ganz einfach. Die hatten schon einen Transport zusammengestellt. Was noch eben krauchen konnte, sollte wieder kämpfen. An vorderster Linie. Und dieses Mal würde ich draufgehen, das wusste ich. Man kommt nicht zweimal mit einem Splitter davon. Ach Mensch, Fiete, echt jetzt? Hast du vielleicht was zu schmücken, Atta? Den Polarstern immer über dem rechten Ohr, so findet man nach Westen. Hatte ich mal irgendwo gelesen. Und als es dunkel wurde, bin ich eben aus dem Fenster. Allerdings gab's in der Nacht gar keine Sterne. Alles bewölkt. Und ich bin stundenlang durch die stockfinstere Wildnis gestapft. Immer wieder lag ich im Dreck. Bis ich doch einen Schimmer vor mir sah. Zwei silberne Monde. Und weißt du, was der eine Kettenhund zu dem anderen gesagt hat? Schon wieder so ein Romantiker. Mensch, Fiete, die Amis sind schon am Rhein. Apropos, die Ortrud hat tatsächlich unsere Ferntrauung beantragt. Auf dem Standesamt in Schleswig. Wer weiß, vielleicht sind wir ja schon verheiratet. Hamburg wäre mir zwar lieber, aber egal, bin eh nicht dabei. Sie ist übrigens schwanger. Hör zu, wir müssen was machen. Ich spreche mit dem Hauptsturmführer. Du warst nicht zurechnungsfähig, fertig. Veronal, Pervitin oder Alkohol oder alles zusammen wegen der Schmerzen. Die werden dich nicht einfach an die Wand stellen. Man kann einen Verwundeten nicht abknallen, da muss es Gesetze geben. Ich meine, wir sind Soldaten, wir haben eine Ehre, das sagen die doch immer, oder? Ach, Walter. Hier, nimm den so lange, es wird kühl. Ich besorg dir noch Decken. Danke. Schwefelsalbe könnte ich auch gebrauchen, gegen das Jucken. Aber vor allem Tabak. Na, was soll's? Hätte eh nicht gewusst, welcher Stern der richtige ist. Halt durch, Fiete! Ich möchte Herrn Hauptsturmführer Greif sprechen, bitte. In einer persönlichen Angelegenheit. Oho, hoho. Persönliche Angelegenheit. Da bin ich aber gespannt. Was darf's denn diesmal sein? Eine Alpenrundfahrt? Badeurlaub an der Adria? Nein, ich bin hier wegen eines... Ihnen geht's wohl zu gut, Mann. Sie nehmen sich jetzt einen Blitz, fahren nach Djör und holen die restlichen Medikamente aus dem Lazarett. Gegen Quittung. In 2 Stunden will ich Sie wiedersehen. Tot oder lebendig. Und wegtreten. Bitte. Ich möchte den Hauptsturmführer sprechen. Es ist dringend. Ich habe mal seinem Sohn geholfen und er hat mir versichert, dass ich mich jederzeit an ihn wenden kann. Um einen Kameraden geht es, nicht um mich. Der stramme Greif ist gestern in die Wolken gefahren. Zusammen mit der letzten Brücke. Vielleicht findest du ja noch was am Ufer. Einen Absatz oder ein Ohr. Dem kannst du dein Anliegen flüstern. Hey! Schon fertig? Entschuldigen Sie, ich konnte den Soldaten nicht aufhalten. Er wollte zu Hauptsturmführer Greif. Schon gut, Troche. Ich komme allein klar. Sehr wohl. Sind Sie in meiner Kompanie oder wollen Sie mich erschießen? Erschießen? Wieso? Ich trage doch gar keine Waffe. Walter Urban, Fahrer. Und? Ich komme wegen einem Kameraden. Er sitzt im Rübenkeller und soll... Nach wegen immer Genitiv. Wegen eines Kameraden kommen Sie. Welche Schulbildung? Wer jetzt ich? Naja, normal Horst-Wessel-Volksschule, Essen-Borbeck. Ich komme wegen Fiete Karoli, Sturmbahnführer. Friedrich Karoli, wollte ich sagen. soll morgen hingerichtet werden. Und ich möchte Sie gehorsamst bitten... Volksschule mag ja normal sein. Für manche reicht's. Es ist aber zu wenig, Junge. Hören Sie sich doch an. Gehorsamst? So ein Wort gibt es gar nicht in der deutschen Sprache. Man ist gehorsam. Und darin sind besonders für einen Soldaten alle Steigerungen enthalten. Oder man ist es nicht. Lebendiger als sein Mitmensch mag wohl einer sein, aber kein Erschossener ist toter als der andere, verstehen Sie? Jawohl, Entschuldigung, ich möchte Sie nur fragen... Nein, Sie bleiben gefälligst beim Thema, Schütze. Wie können Sie in meiner Kompanie sein, wenn Sie Schwierigkeiten mit der elementaren Grammatik haben? Was genau ist das eigentlich? Ein Genitiv? Oder heißt es womöglich Genius? Oder genital? Also, Um Antwort wird gebeten. Na, ein Fall doch. Der wessen Fall? Also, der zweite. Vorher kommt der Wer und danach der Wem und der Wen-Fall. Na bitte. Noch ist Deutschland nicht verloren. Und wofür, glauben Sie, ist der gut, dieser zweite Fall? Wozu braucht man so etwas? Na. So gar nichts. Die Sprache kommt auch ohne ihn klar. Denn ob Sie nun schreiben, die Feigheit von meinem Freund oder die Fahnenflucht meines Freundes, das ist eigentlich egal, oder? Wir beide wissen ja, was gemeint ist. Schon, ja. Und doch, er macht etwas mit uns, dieser Genitiv, verändert die Haltung, die Prismen der Geschichte, des Tages letzter Schein. Können Sie das hören? Diesen leisen Bronzeton? Der verfeinert unsere Seelen, junger Mann, und lehrt uns, was geistiger Adel bedeutet. Der Vorsatz, nichts schleifen zu lassen und nicht immer nur den leichtesten Weg zu gehen. Das ist der Genitiv. Kapiert? Ja. Also, wie hieß jetzt Ihr Kamerad? Karoli? Friedrich Karoli? Schöner Name, oder? Der den Frieden reicht. Das war dieser Norddeutsche mit den Fersen in der Tasche, ich erinnere mich. Ja, genau, Fiete. Der Gott hat Muße. Andern verblieb es, ein Tagwerk zu tun. Mir unter dem Fuße der trauernd geschwätzigen Winde zu ruhen. Und wenn die uralte Traube, die schwarze, wiederkehrt, staubig und warm, weckt mich immer der Glaube, du sollst nicht schluchzen. Der Gott wird nicht arm. Nicht schlecht, dieser Lörke. Ihr Kamerad hat Geschmack. Aber nun, was soll's? Er hat sich selbst gerichtet. Da steht nichts mehr in meiner Macht, fürchte ich. Gar nichts. Aber Sturmbannführer Domberg, der Fiete... Der Führer sagte es ja schon. Ein Soldat kann sterben, doch ein Deserteur muss sterben. Lass dir einen Besuchsschein geben und verabschiede dich, Junge. Bald wird er mehr wissen als wir alle. Bitte, Sturmbannführer. Fiete wollte nicht desertieren, ganz sicher. Ich kenne ihn. Wir wohnen unterm selben Dach und arbeiten zusammen, oben am Kaiser-Wilhelm-Kanal. Er ist ein Faxenmacher, denkt keine drei Schritte geradeaus. Und als er zu uns kam, konnte er eine Forke nicht von einer Hake unterscheiden. Aber die Tiere mögen ihn. Die Kälber lecken ihm die Hände und das will doch was heißen. Ich meine, er ist ein prima Kerl, ein tapferer Soldat, hat selten schlapp gemacht in der Grundausbildung und genauer geschossen als viele, auch als ich. Er ist zart, aber kein Feigling, im Gegenteil. Vor Drecksarbeiten hat er sich nie gedrückt. Welche Arbeit genau? Was macht ihr? Was macht er? Wir sind Melker, also ich bin es. Hab vor kurzem meine Gesellenprüfung gemacht. Der Fiete lernt noch. Er war früh auf dem Gymnasium. Wir arbeiten auf dem Hof von Generalmajor van Kleef bei Seestädt. Und Melker. Was für ein schöner und ehrenwerter Beruf eigentlich. Komme selbst vom Land bei Königsberg. 300 Hektar. Hauptsächlich Weizen, aber auch Milchvieh. Unsere Melker waren immer arglose Kerle, braun gebrannt mit herrlichem Bizeps. Man konnte ein Messer darauf fallen lassen und es federte zurück. Die Mädchen im Heu hatten jedenfalls ihren Spaß mit ihnen, bei all dem Quark, den sie aßen. Ja, bestimmt. Aber braucht in Zukunft noch jemand Melker? Ist das nicht eine Arbeit von gestern? Demnächst wird die von Maschinen gemacht. Nee, das glaube ich nicht, Sturmbannführer. Man lernt geschlagene 3 Jahre und um einen Euter richtig leer zu kriegen, braucht man außer Kraft auch Fingerspitzengefühl. Sonst bleiben Reste in den Zitzen und alles entzündet sich. Jede Kuh will anders gemolken werden. Und man muss ja noch mehr können. Den Bullen zur Ferse führen und aufpassen, dass sie ihr nicht den Rücken bricht. Bei der Entbindung helfen, Krankheiten erkennen und behandeln. Und man muss auch mal notschlachten oder tote Kälber aus der Mutter schneiden. Dafür gibt's keine Maschinen. Hört, hört. Der Fiete, ich meine, der Friedrich Karoli ist ja verwundet, Sturmbannführer. Er hat einen Splitter abgekriegt und sehr starke Schmerzen, die ihn nicht schlafen lassen. Da macht man doch schon mal Quatsch. Wahrscheinlich hat er jede Menge Tabletten genommen mit Alkohol. Er war benebelt und wollte nur frische Luft schnappen. Und plötzlich standen da die Feldjäger. So. Er ist eben 18 geworden, Sturmbannführer. Die Eltern sind in Hamburg verbrannt bei den Angriffen. Und seine Liebste hat die Fernheirat beantragt. Sie kriegt ein Kind. Ich kenne sie, ein wirklich feines, anständiges Mädchen, die Ortrud. Die wird ihn auf Vordermann bringen. Bitte, bitte lassen Sie ihn nicht erschießen. Also. Ich springe auch für ihn ein, wenn Sie wollen. Sie können mich an die Front schicken, dahin, wo er verwendet werden sollte. Trecker kann er fahren. Also wird er auch mit einem Krupp oder Borgward klarkommen. Und Sie hätten keinen Ausfall hier. Er ist mein Freund, Herr Domberg. Ich meine Sturmbannführer. Ein wirklich wertvoller Mensch. Er wird alles wieder gut machen. Ihr Freund. Ihr lieber Freund. Wie lange, glauben Sie, möchte ich mir das noch anhören, Urban? Kommen Sie zu sich. Sie reden allen Ernstes einem Kerl das Wort, der Sie und Ihre Kameraden im Stich lassen wollte? Dem es egal ist, ob der Russe in unsere Heimat marschiert, unsere besten Männer tötet, unsere Frauen schändet und die deutsche Kultur in den Schlamm tritt? Einem Vaterlandsverräter? Sie stehen hier, um die Schwachherzigkeit zu verteidigen und sagen mir ernsthaft, dieser Verbrecher sei ein guter Mensch, weil Ihre Kälber ihm die Hände lecken? Ja, nein, ich... Hören Sie zu, Urban. Einmal davon abgesehen, dass ich Sie einbuchten könnte für Ihre Parteinahme. Im Krieg kommt es nicht darauf an, was jemand wünscht, fühlt oder denkt. Im Krieg zählt allein, wie jemand handelt. Das werden Sie doch schon erfahren haben, oder? Und dieser Mann, auf dessen Koppelschloss, wie bei uns allen, meine Ehre heißt Treue, steht, hat das Schlimmste getan, was ein Soldat tun kann. Er war nicht feige vor dem Feind, nein. Das ließe sich unter Umständen noch verstehen. Er war feige vor dem Freund. Darüber denken Sie mal nach. Wenn sie morgen eine Kugel trifft, so vermutlich deswegen, weil Gewissenlose wie er die Flinte ins Korn geworfen haben. Und jetzt setzen Sie Ihre Eselsfotze auf und machen die Tür von außen zu. Meine Geduld hat Grenzen. Sie und Ihre Stubenkameraden werden ihn morgen früh wie angeordnet füsilieren und falls Sie sich weigern oder sich einfallen lassen, krank zu sein, können Sie sich gleich mit an die Wand stellen. Ist das klar? Domberg winkt mich hinaus. Eine Bewegung aus dem Gelenk. Ohne dass es mir bewusst ist, mache ich noch einen Schritt auf den Schreibtisch zu. Meine Augen brennen, werden feucht und mein Puls pocht mir derart in den Ohren, dass ich selbst kaum höre, was ich durch die zusammengebissenen Zähne sage. Warum nur? Warum? Warum? Aus Menschlichkeit natürlich. Weil du sein Freund bist, wie du sagst. So wirst du gut zielen, damit er nicht leidet. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.